Das war Michi Martin aus Fuerteventura, live beim Gipfelsessions Festival in der Almbar in Alpendorf. Mein Name ist Heinz Reich und ich war für euch mit Mikro und Aufnahmegerät unterwegs im Snowspace Salzburg. Infos zu den Gipfelsessions, Tracklists und die Möglichkeit, das ganze 30 Tage im Rewind zu hören, gibt's auf fm4orf.at/dance. Und jetzt wechseln wir wieder vom Tal rauf auf den Berg. Große Premiere. Ich mache jetzt zum ersten Mal in meiner Laufbahn ein Interview mit meinem Kollegen Sebastian Schlachter-Delgado. Seit gefühlt 3 Jahrzehnten machen wir La Bundelux gemeinsam und noch nie habe ich dich interviewt. Und ich werde dich jetzt zum ersten Mal in einer meiner Sendungen featuren. Es ist ja ein bisschen ein Schwachsinn, dass es immer heißt, dass die so Kollegen oder Mitarbeiter sind ausgeschlossen an der Teilnahme, so bei Verlosungen heißt es immer. Jetzt ist es eigentlich extrem schade, dass du noch nie in einer meiner Labums vorgekommen bist. Und der Grund, warum du jetzt vorkommst, ist eigentlich der, dass beim letzten Mal, wo ich dich auflegen gesehen habe, hier im Slow Space Salzburg, nämlich bei den Gipfelsessions in Wagrain, da hat dann meine Liebste zu mir gesagt, boah, du, das Set vom Schlachter, von deinem Kollegen, das ist irgendwie voll aphrodisierend gewesen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Nacht. Hat mich unglaublich beeindruckt. Ja. Und ich habe mir dann das Set mal genau angehört von dir und tatsächlich extrem fein. Erklär mal, was ist so dein Rezept? Wie gehst du daran, wenn du so ein Set zusammenstellst? Wie gehe ich daran, wenn ich so ein Set zusammenstelle? Naja, schau mal, ich habe jetzt über die Jahre, über die Jahrzehnte, wie du sagst, um genau zu sein, wir sind seit 25 Jahren sind wir Kollegen, machen wir gemeinsam La Boom Deluxe. Und in dieser Zeit hat sich bei mir natürlich wahnsinnig viel Musik angesammelt. Und ich lege auch etwa dieselbe Zeit, lege ich ungefähr auf auch, ja, ein bisschen kürzer. Und in den Jahren habe ich halt wahnsinnig viel Zeug angesammelt, ja. Und ich gehe einmal von dem aus, was ich gerne habe und was mir gut gefällt und wo ich abgehe. Und das lege ich dann auf, ja. Ich bin so ein bisschen ein Hitschleuder, das gebe ich ganz gern zu. Aber mir taugt das, ja. Ich bin da, um die Leute zum Tanzen und zum Shaken zu bringen und habe auch nur eine gewisse Zeit, ja, wenn ich jetzt die ganze Nacht auflegen würde, dann könnte ich schöne Bögen auf und ab machen, aber so gibt es einfach 1 auf die 12, gell. Das soll rocken. Es ist ja hier eine komplett andere Atmosphäre als in einem Club. Wir stehen hier unter blauem Himmel, gleißendem Sonnenlicht, umgeben von traumhaft schönen Bergen hier im Snowspace Salzburg. Wir sind auf der Gernkogelalm. Wenn du da auflegst, wie unterscheidet sich das für dich jetzt als DJ von einem Club? Na, sag mal, das Publikum hier oben ist schon ein bisschen einfacher. Also es ist genügsamer, ja. Das Publikum im Club, finde ich, hauptsächlich in Wien, ist doch, hast du ein bisschen kritischere Ohren dabei. Da kann ich nicht mit so einem Set auffahren wie hier zum Beispiel, ja. Da muss ich schon ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen deeper und ein bisschen undergroundiger werden, ja. Und hier oben, das ist natürlich schon einer der spezielleren Orte, an denen ich aufgelegt habe bis jetzt auch. Die Leute sind total gut gelaunt, das Bier fließt hier auch. Es sind hier Leute, die sogar einfach nur wegen am Sound raufkommen, habe ich schon gesehen. Also viele Skifahrer und so. Und was ja auch lustig ist, am Schluss sind ja wirklich nur noch Skifahrer da, weil man kann ja sonst nicht mehr runter. Ja? Und das ist dann wirklich noch ein richtiger Haufen Leute, die da oben sind und feiern. Und wenn man runterfährt, dann sieht man dann den einen oder anderen, den es da hingepurzelt hat. Gell? Was mir aufgefallen ist, dass dein Sound ja auch sehr dubby und sehr bassig ist und nicht unbedingt so schnell wie andere DJs auflegen. Würdest du das unterschreiben? Das unterschreibe ich gern und meine Tracks drehe ich dann meistens irgendwie so 3, 4, 5 BPM noch rauf, ja, damit es vom Tempo halbwegs passt, weil ich habe schon lieber ein bisschen langsamer, ja, und da ist mehr Sexiness drin, wenn es ein bisschen langsamer ist, gell, finde ich. Aber beim Schnelleren ist es halt das Hippelhoppel, da hopst man halt so herum und da oben wollen die Leute halt wirklich herumhoppeln und wie sagt man da, das ist wirklich lustig, das ist so wie kleine Zwergchen, die da in der Gegend herumhupfen, ja, und und für euch jetzt zu Hause, wegen der Sexiness war es. Ja, genau. Das ist das famose Set von Sebastian Schlachter, recorded live hier auf der Gernkogelalm im Snowspace Salzburg beim Gipfelsessions Festival. Yeah.